Der Grill-Zombie-Podcast. Interessantes und Abgefahrenes aus Grill und Pfanne. Hallo und herzlich willkommen zum Grill-Zombie-Podcast, Folge Nummer 3, mit dem schönen Titel Minions Meet Miss Piggy. Ja, hat ja ziemlich lange gedauert, dass ich mal einen neuen Podcast aufgenommen habe. Aber wie das so ist, ne, man hat mal keine Lust. Und wenn man Lust hat, dann ist man krank. Oder es kommt irgendwas anderes dazwischen. Wie zum Beispiel, hatte ich alles fertig, wollte gerade anfangen, schalte mein Aufnahmegerät ein. Und Fehlermeldung, Speicherkarte defekt. Ja, die Speicherkarte war dann doch nicht defekt, es war tatsächlich das Gerät. Und ja, ich habe es mit anderen Speicherkarten auch probiert, war nicht zu machen. Das Ende vom Lied war, ich musste mir ein neues Aufnahmegerät kaufen und ich habe mir jetzt ein Tascam DR05X gekauft und habe damit auch schon ein paar Testaufnahmen gemacht und habe mir auch für das Gerät einen Windschutz selbst gebastelt aus einem Küchenschwamm. Ich stelle mal ein Foto damit ein, sieht ganz witzig aus, sieht nicht schön aus, aber es tut seinen Zweck. Ja, die heutige Folge. Was grill ich heute hier? Manchmal ist es ja bei Grillpartys so ein bisschen langweilig von den Speisen her. Entweder hat man nur Fleisch oder Bratwurst. Wenn ihr das so ein bisschen aufpeppen wollt, dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Eure Gäste und ihr werdet es lieben. Es ist schnell zubereitet und eignet sich als Appetizer oder als Nachtisch auch. Im Prinzip ist es Banane im Speckmantel. Und was brauchen wir dafür? Zwei Bananen, die gerade so reif sind. Also zu reif sollten sie nicht sein, dass sie noch eine gewisse Festigkeit haben. Dann brauchen wir natürlich Bacon in Scheiben. Gibt es ja auch mild geräuchert. Könnt ihr aussuchen, was ihr wollt. Und wir brauchen ein paar Holzspieße oder auch Metallspieße. Ich nehme gerne diese Bambus-Fleischspieße. Die sind eckig und wenn man da was aufspießt, dann ist die Gefahr geringer, dass das dann so beim Wenden sich in sich dreht und dann vielleicht doch die noch nicht gegrillte Seite dann doch wieder oben ist. Okay, dann legen wir mal los. Zuerst erstmal die Banane schälen. Kleiner Tipp, Bananen nicht da aufmachen, wo der Stiel ist, sondern auf der anderen Seite. Das geht schneller und einfacher. Die Enden von der Banane schneide ich erstmal ab, damit ich gleich dicke Stückchen schneiden kann. Und zwar brauchen wir jetzt pro Banane 3-4 Stückchen. Und die sollten jetzt so breit sein, wie der Bacon breit ist, damit die Banane gut eingewickelt wird. So, 1, 2. 3, 4, 5 und dann mache ich noch eine nächste Banane auf und mache da auch noch ein paar Stückchen von. So, haben wir. Jetzt wird einfach die Banane, die Stückchen in den Bacon eingewickelt, also nicht an der Schnittfläche, sondern an der runden Seite natürlich. Einfach drum wickeln hier. Und wenn das fertig ist, auch an der runden Seite mittig quasi den Holzspieß oder Metallspieß durchstecken. Und damit verfahren wir jetzt auch mit den anderen Bananenstückchen. So, zwei Tipps habe ich noch. Wer es will, kann vor dem Einrollen der Bananenstücke auf dem Bacon noch irgendwelche Gewürze streuen. Ich nehme gerne Chili-Gewürz dazu. Heute habe ich es mal nicht gemacht. Und die zweite Geschichte war, je nachdem, wie lang eure Spieße sind. Meine Holzspieße sind jetzt zum Beispiel so 18 cm. Allerdings ist da noch so ein kleiner Griff dran. Wenn man jetzt längere hat, dann kann man die Röllchen so ein bisschen auf Lücke spießen. Ich kann das jetzt nicht machen. Bei mir liegen die Röllchen direkt nebeneinander, aneinander an. Aber das macht auch nichts. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt können wir schon mal die Röllchen auf den vorbereiteten Grill geben. Einfach ganz normal in die direkte Glut, also auf die, über die direkte Glut legen und ein bisschen aufpassen, dass der Bacon nicht zu dunkel wird. Also er soll schön gebräunt sein und die Bananenstückchen werden dann auch noch ein kleines bisschen weicher und auch heiß. Und wir hören uns gleich wieder, wenn es heißt, probieren. Ja, die Spieße brutzeln jetzt fröhlich vor sich hin. Ich hoffe, man hört es. Zischt ganz schön, weil ja das Fett von dem Bacon runtertropft. Eine Sache habe ich leider vergessen. Die Spieße sollte man tunlichst vorher eine Stunde in Wasser einlegen, wenn man Holzspieße hat, weil die dann doch relativ fix, wenn die Flammen da dran kommen, verbrennen. So, es geht ans Kosten. Hurra! Das Ganze dauert gar nicht lange, je nachdem, wie viel Hitze ihr habt und welchen Bräunungsgrad vom Bacon ihr haben wollt. Aber zu lange darf man es auch nicht drauf lassen, dann werden die Tomaten so matschig. Okay, ich hole mal einen runter. Vorsicht, heiß. Spieß rausziehen. Ach, sieht das lecker aus. Schneide ich mir mal ein schönes Stückchen von ab. Hervorragend. Also die Süße von der Banane mit dem herzhaften, ein bisschen salzigen vom Bacon dazwischen. Astrein. Kann ich nur empfehlen. Macht das unbedingt mal nach. Ist echt der Hit auf jeder Grillparty. Okay, wenn ich jetzt gleich aufgegessen habe, dann nehme ich euch noch mit runter in den Garten, ins Gewächshaus und dann gucken wir mal nach meinen Chilis und was da sonst noch wächst. Da bin ich wieder und habe euch mitgenommen in mein Gewächshaus. Ich habe hier ein Doppelstegplatten-Gewächshaus. Das ist 3,10 Meter lang und 2,50 Meter breit. Die Höhe ist 2,20 Meter. Und ich habe da zwei selbstöffnende Fenster drin. Das sind im Prinzip so Stempel mit Wachs drin. Und das Wachs drückt einen Stempel raus und über eine Mechanik wird dann das Fenster aufgedrückt. Die Tür ist auch nochmal geteilt, das kann ich also entweder ganz aufmachen oder nur den oberen Teil aufmachen. Ja, ich bin sehr zufrieden eigentlich mit dem Gewächshaus. Ich habe hier jetzt meine Pflanzen drin, meine Chili-Pflanzen, eine Tomatenpflanze und noch eine Gurkenpflanze. Kommen wir erstmal zu der Gurkenpflanze. Die gefällt mir dieses Jahr sehr schön. Die ist gut gewachsen. Ich hatte auch schon zwei Gurken geerntet. Die sind allerdings nicht so schön gerade, wie man sie so im Supermarkt kaufen kann. Und zurzeit hängen noch zwei dran, die sind gerade im Wachsen. Kleine sind dann auch noch dran, weiter oben. Die dauern aber noch ein bisschen, bis die richtig lang und grün sind. Ja, dann habe ich hier noch eine Tomate. Und zwar ist das so eine Roma-Tomate, die sind so eierförmig. Die ist veredelt und die geizt sich natürlich immer schön aus, damit die Kraft in die Blüten und in die Früchte geht und nicht irgendwo anders hin, in irgendwelche Nebentriebe. Ja, mit meinen Chilis ist so eine Sache, da bin ich ein bisschen traurig drüber, weil die Chilis sind dieses Jahr hier im Gewächshaus total mit Läusen befallen. Ich weiß es auch nicht, was da los ist. Ja, zwei von den Chilis-Pflanzen sind ganz gut eigentlich. Die sind 56 cm bzw. 44 cm hoch im Moment. Auch mit Läusen befallen. Und zwei Chili-Pflanzen ist dieselbe Sorte, es kommen gar nicht vom Fleck so, die sind nur 36 cm hoch und sehen echt übel aus. Und eine Chili-Pflanze, die habe ich direkt in dem Boden, weil die anderen Pflanzen habe ich alle in so 12 Liter Gefäßen. Und diese eine Pflanze, die habe ich aus dem Baumarkt gekauft, die habe ich direkt in den Boden gepflanzt. Die ist 26 cm hoch. Ja, also ich habe schon einiges ausprobiert gegen die Läuse. Ich habe gespritzt mit schwarzem Tee. Ich habe in die Töpfe Knoblauch mit reingepflanzt. Soll ja auch die Blattläuse abschrecken. Ich habe Schmierseife mit Spiritus probiert. Ich habe eine Wassermilchöl-Emulsion gespritzt. Bringt auch nichts. Ja, Marienkäfer habe ich irgendwie bei mir im Garten nicht gefunden, sonst hätte ich die da auch noch ausgesetzt. Also, wenn irgendwer von den geneigten Hörern noch einen Tipp für mich hat, dann möge er mir das bitte mitteilen. Es wäre echt schade, wenn ich dieses Jahr ganz wenig oder gar keine Chilis ernten könnte. Okay, das war es diesmal von mir, vom Grillzombie-Podcast für diese Folge. Vielleicht schaffe ich es ja nächstes Mal, die Folge ein bisschen zeitnah aufzunehmen. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, euer Grillzombie.